Zu Unterstützung des Appells der gemeinsamen Konferenz der Regierung, der Parteien und Organisationen der DEVRK dazu, durch die Generalmobilmachung der mächtigen Kraft der koreanischen Nation und ihres glühenden Willens zur Wiedervereinigung der Heimat einen breiten Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung Koreas zu eröffnen, gaben die Vorsitzenden der Direktionen des Stadtdistrikts Osaka und der Präfekturen Hiroshima und Fukuoka des Generalverbandes der Japan-Koreaner am 23. Januar jeweils eine Stellungnahme ab.